Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Die CSU will sich erneuern, will 2019 vieles anders machen. Aber der Anfang, der kommt eigentlich ziemlich bekannt daher mit einer traditionellen Klausur im Kloster Seeon unter dem Motto, die CSU sagt, was sie alles Großes auf den Weg bringen wird, zusätzlich zur Maut. Ist das jetzt neu oder anders oder alles irgendwie alt mit etwas mehr Markus Söder auf dem Weg? Tobias Krone ist unser Korrespondent in Bayern. Herr Krone, welchen Eindruck hatten Sie denn da heute? Diese Prozedur, dieser Jahresauftakt, war das nicht eigentlich traditionell wie immer? Ja, traditionell versucht die CSU-Landesgruppe zu diesem Termin immer ein bisschen auf die Pauke zu hauen, so eine eigene Duftnote abzugeben fürs neue Jahr. CSU pur, wie sie das selbst nennt. Und da kann der Wortlaut schon mal deftiger werden. Diesmal aber merkt man, dass die Partei sich gerade einerseits ein bisschen erholt von zwei harten Wahljahren, Bundestagswahl und Bayernwahl im vergangenen Jahr. Zwei auch verlustreiche Wahlen und andererseits steht jetzt im Mai schon wieder die nächste Wahl, nämlich die Europawahl an und da stellt die CSU ja immerhin mit Manfred Weber den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei. Weber will diese Wahl gewinnen und dann auch noch Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionschef beerben und weil man ja mit dem stark konservativen Kurs der letzten Jahre nicht unbedingt erfolgreich gefahren ist, weil viele Wähler zur AfD, aber auch zu den Grünen abgewandert sind, setzt man jetzt vor allem auf Töne der Harmonie und der Zusammenarbeit. Das ist tatsächlich anders als in den letzten Jahren, als man mit der Schwesterpartei CDU und der Opposition zum Beispiel, Sie erinnern sich, über die Obergrenze bei Geflüchteten gestritten hat. Da sind wir bei einem Thema, das natürlich gerade auch da ist. Das große, ja, wenn man so will, Seehofer-CSU-Thema der letzten Zeit, das Thema Asyl, jetzt vielleicht durch die Ereignisse in Amberg nochmal vorangebracht, dieses Thema. Ist man da wirklich im Ton anders unterwegs? Ja, da würde ich sagen, das Thema brannte Teilen in der CSU natürlich unter den Nägeln und es beschäftigt ja auch die Menschen, gerade in dieser Zeit, in der sonst nicht so viel passiert. Der Amberger Fall, wo vier alkoholisierte Jugendliche mit iranischer und afghanischer Herkunft mutmaßlich wahllos auf Passanten losgegangen sind, das hat Horst Seehofer dazu genützt, wieder einmal konsequente Abschiebungen zu fordern, obwohl sein Stab ja ohnehin schon an einer Gesetzesänderung zu schnelleren Abschiebungen arbeitet, ganz unabhängig von Amberg. Und diese Zusatzforderung jetzt hat er heute wiederholt, aber er hat das auch in einen generellen Kontext gestellt. Zu Amberg habe ich gesagt, dass mich ganz generell die Gewaltdelikte zunehmend beunruhigen. Ob sie nun mit dem Gesichtspunkt der Fremdenfeindlichkeit gemacht werden oder ob sie von Ausländern und Asylbewerbern selbst durchgeführt werden. Beides muss ein Rechtsstaat entschlossen, entschieden bekämpfen und auch bestrafen. Also hier entschärft Seehofer klar den Fokus auf die Geflüchtete, bringt auch noch den Anschlag in Bottrop auf Geflüchtete mit ins Spiel, der ja auch in den vergangenen Tagen Thema war. Und zusätzlich knüpft er an seine Forderung, jetzt die Abschiebungen zu beschleunigen, jetzt keine direkten Drohungen gegen Koalitionspartner. Deswegen würde ich auch hier sagen, wer Seehofer kennt, der Ton ist verhältnismäßig ruhig. Also da vielleicht doch ein bisschen etwas anders. Wie sieht es denn inhaltlich aus? Erwarten Sie irgendetwas inhaltlich Neues, Überraschendes? Ja, ein bisschen gibt schon was in den Entwürfen der Beschlusspapiere zu lesen, die so im Vorfeld kursieren. Inhaltlich neu in der Sicherheitspolitik ist zum Beispiel die Forderung, bei internationalen Straftätern, wie jetzt dem Attentäter vom Straßburger Weihnachtsmarkt, deutsche Gerichte sollen künftig stärker auch die Vorstrafen in anderen EU-Ländern bei Leuten, die vor Gericht stehen, berücksichtigen, um selbst härtere Urteile zu fällen. Da dürfte es nicht so viel Kritik in der Großen Koalition geben. Ein bisschen neu ist auch der zusätzliche Schwerpunkt, den sich die CSU gibt, nämlich den Klimaschutz, den man wahrscheinlich als Reaktion auf die Wahlerfolge der Grünen setzt. Aber wenn man da genau hinschaut, hier geht es der CSU vor allem darum, dass die Vorgaben, die schon gemacht worden sind, eingehalten werden sollen. Ansonsten sollen auch Bauern subventionierte Versicherungen gegen extreme Wetterereignisse abschließen können. Und der Wolf soll künftig auch leichter entnommen, also geschossen werden können. Ich würde sagen, wirkliche Maßnahmen für den Umweltschutz sind dann doch eher begrenzt zu finden. Was ja definitiv neu ist, ist quasi die Mutter der Schwester, also Annegret Kramp-Karrenbauer, Kommt Erneuerung also da auch von außen zur CSU? Merkt man das, dass sich die CSU da auf etwas anderes einstellt? Das ist eine gute Frage. Neu ist auf jeden Fall, dass Annegret Kramp-Karrenbauer 2 Tage dabei ist. Das gab es selten zuvor, dass jemand von der Schwesterpartei so lang bei der CSU zu Gast war. Das ist ein starkes Zeichen der Annäherung. Und ich denke, das hat zum einen was mit der Europawahl zu tun, die ansteht und die CSU und die CDU ja gemeinsam bestreiten müssen. Und zum anderen gibt es ja auch noch einen anderen Neuling in Seeon, nämlich Markus Söder, der zwar in der bayerischen Politik so gut wie jeden kennt, aber beim Thema Berlin und Bundespolitik selten ernsthaft mitgeredet hat. Jetzt wird er Mitte Januar voraussichtlich der neue CSU-Chef und muss an seinem bundespolitischen Standing arbeiten. Und die CDU-Chefin ist eine Chance für ihn, sich jetzt als ein kooperativer Parteichef zu profilieren, indem er gut mit ihr zusammenarbeitet. Und deshalb ist die Erneuerung der Beziehung CSU-CDU, glaube ich, für beide Seiten ein echter Vorteil. Informationen und Einschätzungen von unserem Bayern-Korrespondenten Tobias Krone. Vielen Dank.